geordnete Rückkehrgesetz, nennt es das Ministerium. Viele Einzelpunkte daraus waren bereits bekannt geworden. Jetzt ist eine weitere Verschärfung hinzugekommen. Wer in einem anderen Staat der Europäischen Union bereits Schutz zugesprochen bekommen hat, dem sollen in Deutschland Sozialleistungen gekürzt werden. Das soll so weit gehen, dass es gar keinen Anspruch auf Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr geben soll. Der Entwurf sieht stattdessen nur eine Art Nothilfe vor, die in der Regel höchstens 2 Wochen lang geleistet werden soll. In Naturalien. Ich kann das bestätigen. So Ministeriumssprecher Björn Grünewälder. In der Union gab es solche Überlegungen schon länger. Überraschend ist, dass offenbar auch die SPD einverstanden ist. An der konkreten Regelung übt die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl scharfe Kritik. Ihr Geschäftsführer Günter Burkert zeigt sich vor allem empört darüber, dass die Leistungskürzungen auch in Fällen greifen sollen, über die noch deutsche Gerichte entscheiden müssen. Aber auch Experten sehen die Regel sehr kritisch. So der Fachmann für Flüchtlingsrecht am Max-Planck-Institut für Sozialrecht, Konstantin Ruschka. Sozialleistungen könnten nach dem Grundgesetz ohnehin nur bedingt gekürzt werden. Außerdem aber verstößt eine solche Regelung seines Erachtens gegen europäisches Recht. Deutschland müsse sich auch um diese Personen kümmern. Der Grund dafür ist, dass Deutschland bei jeder Überstellung prüfen muss, ob überhaupt die Person in diesen Staat zurückgehen kann. Und wenn die Person dorthin nicht zurückgehen kann, dann muss Deutschland ein Asylverfahren durchführen. Und damit sind die Personen so lange als asylsuchend anzusehen und haben eben auch Anspruch auf die entsprechenden Leistungen. Möglicherweise könne man das europarechtlich ändern, wie es auch angedacht ist. Derzeit aber gäbe es die Möglichkeit nicht. Ganz anders die Bewertung aus dem Bundesinnenministerium. Wir haben in der Koalition vereinbart, die Zuwanderung zu begrenzen, zu steuern und zu ordnen. Und dem wird dieser Gesetzentwurf gerecht. Der Experte für Flüchtlingsrecht Ruschka hat dagegen noch ganz andere Probleme mit dem Entwurf. Eine sogenannte Duldung Leid, wonach diejenigen, die an der Identitätsfeststellung nicht ausreichend mitwirken, zum Beispiel nicht arbeiten dürfen, hält er für rechtswidrig und auch in der Sache für verfehlt. Wir schaffen viele Leute, die nachher wahrscheinlich länger da bleiben werden, für die ich einfach staatliche Leistungen zahlen muss. Für noch problematischer hält er den Plan, Menschen durch, wie er es nennt, eine Art Beugehaft zur Mitwirkung etwa an der Passbeschaffung zu zwingen. Genau diese Haft ist europarechtlich und auch verfassungsrechtlich nicht erlaubt, weil die Haft nur im Einzelfall zur Sicherung der Ausreise verhängt werden darf und davon abhängig ist, dass die Ausreise überhaupt erst möglich ist. Und wenn das Dokument noch nicht vorliegt, ist die Ausreise nicht möglich und deswegen darf ich auch nicht inhaftieren. In der Bundesregierung müssen die SPD-geführten Ministerien für Arbeit und für Justiz mitsprechen. Sie verweisen heute darauf, dass man sich üblicherweise bis zu einer Kabinettsentscheidung nicht äußere. Der Entwurf wurde aber mit ihrer Zustimmung an Länder und Verbände verschickt. Die haben nun ganze 2 Arbeitstage Zeit, um Stellung zu nehmen.